Die einzige Wolke, die die ersten Amtstage des Generals trübte, zog aus der Richtung von Tammany Hall auf. Der von Big Tim Sullivan und einem stillen, kurzgewachsenen Cousin Little Tim Sullivan geführte Politapparat zeigte sich von der Ernennung des Militärs und entschiedenen Reformers wenig beeindruckt. Big Tim Sullivan war der unangefochtene Herrscher über das New York südlich der 14th Street. Er sah gut aus, war groß, gesellig und blitzgescheit. Der größte Oberlehnsherr, den es je in der New Yorker Politik gab. Korrupt war er selbstverständlich auch, doch obendrein ein erfolgreicher Politiker, der sich für seine Wähler einsetzte. Als eine irische Bande einige orthodoxe Juden in einem Tammany-Bezirk schikanierte, schickte Big Tim umgehend das NYPD zum Clubhaus der Bande und ließ die Schläger aus ihrem Nest werfen. Dann mietete Sullivan die Räumlichkeiten höchstpersönlich an, besorgte eine Tora und machte aus dem Club eine Synagoge. Er lud die Orthodoxen ein und begrüßte sie mit Handschlag an der Tür. Derlei Gesten machten Sullivan zur Legende, der sein schwelgerischer Lebensstil nur zusätzlichen Glanz verlieh. In seiner Suite im prächtigen Occidental Hotel organisierte er ein Pokerspiel, das 5 Jahre ohne Pause lief. Seine Beteiligungen an Varieté, Glücksspiel und unverblümter Bestechung hatten ihn zum Millionär gemacht. Aber für die Iren war er ein Halbgott, die Verkörperung dessen, was ihresgleichen in Amerika erreichen konnte. Wo Big Tim in großem Glanz erstrahlte, war sein Cousin Little Tim der dunkle Schatten. Er war klein, reizbar und zornig. Auch er hatte es auf die harte Tour nach oben geschafft, hatte genau wie Petrosino Schuhe in der Broome Street geputzt, bevor er es zum Laufburschen einiger Journalisten in der Park Row brachte und dank eines Sondergesetzes zu einem Jura-Abschluss kam. Die harten Ellbogen und der intrigante Verstand machten ihn zu einem gefährlichen Gegner. Zugleich glaubte er aufrichtig an Sitten und Moral der Iren. Wer zu Tammany gehört, sagte Little Tim einmal der New York Times, muss die Hungernden ernähren, die Nackten kleiden, die Armen beerdigen und mit jedermann gut Freund sein. Politisch war das ungleiche Paar offenbar stets einer Meinung. Ihre gegenseitige Zuneigung gegenüber Vetternliebe weit hinaus, merkte das Albany Evening Journal an, war auf beinahe feminine Weise zärtlich. Verräter wurden jedoch nicht geduldet. Es hieß, Big Tim parfümiere am Wahltag die Stimmzettel, um am Geruch der Hände seiner Anhänger prüfen zu können, ob sie gewählt hatten.